Gefährlich zu leben heißt wirklich zu leben. Wenn man nicht gefährlich lebt, lebt man überhaupt nicht. Das Leben erblüht nur in der Gefahr. Das Leben erblüht nie in der Sicherheit. Es erblüht nur in der Unsicherheit. Sobald du anfängst, dich abzusichern, wirst du zu einem stagnierenden Tümpel. Dann ist deine Energie nicht mehr im Fluss. Du hast Angst, denn du weißt nie, wie du dem Unbekannten begegnen sollst. Und warum solltest du dieses Risiko überhaupt auf dich nehmen? Das Bekannte ist sicherer. Aber dann bleibst du auf das Vertraute fixiert. Du wirst es zwar bald leid und langweilst dich und bist unglücklich damit, aber es ist eben vertraut und bequem. Wenigstens weißt du, woran du bist. Das Unbekannte lässt dich erzittern. Beim bloßen Gedanken an das Unbekannte fühlst du dich unsicher. Es gibt nur zwei Arten von Menschen auf der Welt. Die einen wollen ein bequemes Leben haben und steuern damit auf den Tod zu, auf ein bequemes Grab. Und die anderen wollen leben und entscheiden sich dafür, gefährlich zu leben, denn das Leben gedeiht nur, wenn man ein Wagnis eingeht. Warst du schon mal klettern? Je höher du kletterst, umso frischer und jünger fühlst du dich. Je größer das Risiko des Absturzes, je tiefer der Abgrund neben dir, umso lebendiger wirst du. Dort zwischen Leben und Tod gibt es keine Langeweile. Denn dort ist kein Staub der Vergangenheit und kein Verlangen nach der Zukunft. Dort gibt es nur den gegenwärtigen Augenblick, ganz prägnant, wie eine Flamme. Er ist sich selbst genug. Du lebst im Hier und Jetzt. Wie beim Surfen, beim Skifahren, beim Fallschirmspringen. Überall dort, wo du in Gefahr bist, dein Leben zu verlieren, verspürst du eine große Freude. Fühlst du dich lebendig. Darum fühlen sich so viele Menschen zu gefährlichen Sportarten hingezogen. Viele gehen Bergsteigen. Edmund Hillary wurde einmal gefragt, warum wollten sie unbedingt den Mount Everest besteigen? Und Hillary sagte, weil er dasteht und eine ständige Herausforderung ist. Es war riskant. Viele Bergsteiger sind dort schon gestorben. Seit 60 oder 70 Jahren haben immer wieder Gruppen den Aufstieg gewagt. Und es war ein Spiel mit dem Tod. Dennoch haben sie sich aufgemacht. Worin bestand der Reiz? Je höher du steigst, je weiter du dich von der abgesicherten Routine des Lebens entfernst, umso mehr wirst du wieder zu einem Wilden. Du kommst den Tieren wieder näher. Du bist wie ein Tiger oder ein Löwe oder wie ein Fluss. Du steigst wie ein Vogel in den Himmel empor, immer höher und höher. Und jeden Augenblick lässt du mehr los. Alle deine Sicherheiten, deine Bankkonten, Ehefrau, Ehemann, Familie, Gesellschaft, Kirche, Ansehen, das alles lässt du Stück für Stück hinter dir. Du entfernst dich immer weiter und weiter davon. Du bist allein. Deswegen sind die Menschen so sehr am Sport interessiert. Aber auch das ist keine wirkliche Gefahr, weil man in allem große Übung bekommen kann. Man kann es erlernen, kann es trainieren. Das Risiko ist sozusagen kalkuliert. Man kann das Bergsteigen üben und alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Oder nimm das Autofahren, den Rennsport. Du kannst mit 200 Sachen dahin brausen. Es ist gefährlich und aufregend. Aber du kannst darin so viel Übung bekommen, dass es nur noch von außen gefährlich aussieht, für dich nicht mehr. Das Risiko ist dann nur noch minimal. Und alle diese Gefahren betreffen ohnehin nur die physische Ebene. Nur der Körper ist davon betroffen. Wenn ich sage, lebe gefährlich, dann meine ich nicht nur das körperliche Risiko, sondern auch das psychologische Risiko und letztendlich das spirituelle Risiko. Religiosität ist ein spirituelles Risiko. Man erklimmt Gipfel, von denen man vielleicht nie wieder zurückkommt. Buddha hatte für den Ausdruck Anagamin geprägt, jemand, der nicht mehr zurückkehrt. Es führt dich in solche Höhen bis zu einem Punkt, an dem du nicht mehr umkehren kannst, an dem du ganz einfach verloren gehst und nicht mehr zurückkommst. Wenn ich sage, lebe gefährlich, dann meine ich, dass du nicht ein normales, respektables, bürgerliches Leben leben sollst. Als Bürgermeister, als Mitglied der Stadtverwaltung oder als Minister oder in einem guten Beruf, mit dem du einen Haufen Geld verdienst, das Bankkonto immer dicker wird und alles bestens läuft. Das ist nicht das Leben. Achte einmal darauf, was geschieht, wenn alles bestens läuft. Du stirbst dabei und es passiert gar nichts mehr. Die Leute respektieren dich vielleicht. Nach deinem Tod wird eine lange Prozession hinter deinem Leichnam hergehen. Aber das ist auch schon alles. In der Presse wird man dein Foto veröffentlichen, es wird ein paar Nachrufe geben, aber dann wird man dich vergessen. Und dafür hast du dein ganzes Leben geopfert? Wegen solcher gewöhnlicher, profaner Dinge kann man sein ganzes Leben verpassen. Spirituell zu sein bedeutet, solchen trivialen Dingen nicht allzu viel Bedeutung zu schenken. Ich sage nicht, dass sie völlig unwichtig sind. Sie sind wichtig, nur nicht so wichtig, wie du denkst. Geld ist eine Notwendigkeit. Aber Geld ist nicht das Ziel, kann nicht das Ziel sein. Ein Dach über dem Kopf ist zweifellos notwendig. Das ist ein Grundbedürfnis. Ich bin kein Asket und halte nichts davon, dass du dein Haus aufgibst und in den Himalaya abhaust. Ein Haus ist notwendig. Aber nur, weil du eines brauchst. Versteh das richtig. Wenn ich mir die Menschen anschaue, dann sehe ich, dass alles durcheinander geraten ist. Sie leben, als wären sie für das Haus da. Ihr Leben lang arbeiten sie für ihr Haus. Und sie horten immer mehr Geld, als wären sie für ihr Bankkonto da. Und schließlich sterben sie, ohne jemals wirklich gelebt zu haben. Sie haben nicht einen einzigen Augenblick pulsierenden, strömenden Lebens erlebt. Sie waren immer nur eingesperrt in einem Gefängnis aus Sicherheit, Gewohnheit und Prestige. Kein Wunder, dass sie sich langweilen. Die Leute kommen zu mir und klagen über Langeweile. Sie haben von allem die Nase voll und fühlen sich in der Sackgasse. Was sollen sie tun? Und dann meinen sie, sie könnten allein schon durch das Wiederholen von Mantras wieder lebendig werden. Aber so einfach geht das nicht. Sie werden ihr ganzes Lebensmuster verändern müssen. Liebe, aber verlasse dich nicht darauf, dass die Frau auch morgen noch da ist. Erwarte nichts von ihr. Reduziere sie nicht zu einer Ehefrau. Dann lebst du gefährlich. Reduziere den Mann nicht zu einem Ehemann, denn ein Ehemann ist etwas Hässliches. Achte darauf, dass dein Mann ein Mann bleibt und deine Frau eine Frau. Mache dein Morgen nicht zu etwas Vorhersehbarem. Erwarte nichts und sei offen für alles. Das meine ich, wenn ich sage, lebe gefährlich. Aber was tun wir? Kaum verlieben wir uns in eine Frau, gehen wir schon zum Standesamt oder in die Kirche, um zu heiraten. Ich sage nicht, dass ihr nicht heiraten sollt, aber das ist nur eine Formalität, um der Gesellschaft Genüge zu tun. Das ist in Ordnung, aber in deinem Innersten solltest du niemals von der Frau Besitz ergreifen. Sage nie auch nur einen Augenblick, du gehörst mir. Wie könnte ein Mensch dir gehören? Und wenn du die Frau besitzt, wird sie auch dich besitzen. Dann ist keine Liebe mehr zwischen euch. Ihr erdrückt euch gegenseitig. Ihr lähmt und tötet euch gegenseitig. Liebe, aber lass deine Liebe nicht zu einer Ehe verkümmern. Arbeite, denn Arbeit ist nötig. Aber lass die Arbeit nicht zu deinem ganzen Lebensinhalt werden. Dein Lebensinhalt sollte das Spiel sein. Das Spiel sollte im Zentrum deines Lebens stehen. Die Arbeit sollte nur ein Mittel sein, um spielen zu können. Arbeite im Büro, arbeite in der Fabrik, arbeite im Geschäft. Aber nur, um danach auch Zeit und Gelegenheit zum Spielen zu haben. Lass dein Leben nicht zur reinen Arbeitsroutine werden, denn das Ziel des Lebens ist Spiel. Spiel bedeutet, etwas um seiner selbst willen zu tun. Wenn du viele Dinge um ihrer selbst willen genießt, wirst du lebendiger. Natürlich wird dein Leben immer ein Risiko, ein Wagnis bleiben. Aber so muss es auch sein, denn Risiko gehört zum Leben. In der Tat liegt der bessere Teil des Lebens im Risiko. Ja, das Beste im Leben, das Schönste im Leben ist immer riskant. In jedem Augenblick ist das Leben ein Risiko, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Selbst das Einatmen und Ausatmen, es ist ein Risiko. Du atmest aus, doch wer weiß, ob der Atem zurückkommt. Es ist nicht sicher. Dafür gibt es keine Garantie. Aber manche Leute machen aus ihrer Religion eine Versicherung. Wenn sie von Gott reden, reden sie so, als wäre er die beste Versicherung. Wenn sie an Gott denken, dann nur, weil sie Angst haben. Wenn sie beten und meditieren, dann nur, um auf Gottes Tugendkonto gut angeschrieben zu sein. Wenn es einen Gott gibt, dann wird er wissen, dass ich regelmäßig in die Kirche gegangen bin, dass ich regelmäßig gebetet habe. Das kann ich beweisen. Selbst ihre Gebete sind nur Mittel zum Zweck. Gefährlich zu leben bedeutet, das Leben so zu leben, als wäre jeder Augenblick sich selbst genug. Jeder Augenblick hat seinen eigenen Wert. Wenn du so lebst, hast du keine Angst. Du weißt, dass der Tod jederzeit präsent ist und akzeptierst diese Tatsache und versteckst dich nicht davor. Im Gegenteil, du suchst sogar die Konfrontation mit dem Tod. Du genießt jene Augenblicke, in denen du dem Tod ins Auge siehst, physisch, psychisch und spirituell. Diese Augenblicke zu genießen, in denen du mit dem Tod unmittelbar in Kontakt kommst, in denen der Tod fast zur Realität wird, das meine ich, wenn ich sage, lebe gefährlich. Die Mutigen stürzen sich kopfüber ins Abenteuer. Sie suchen bei jeder Gelegenheit die Gefahr. Sie leben nicht nach der Lebensphilosophie der Versicherungsgesellschaften. Sie leben nach der Lebensphilosophie der Bergsteiger, Fallschirmspringer und Surfer. Und sie surfen nicht nur auf den äußeren Meeren, sie surfen auch auf ihrem inneren Ozean. Sie bezwingen nicht nur die Gipfel der Alpen und des Himalaya, sondern auch die Gipfel in ihrem Inneren. Verlerne nie die Kunst, ein Risiko einzugehen. Bleibe immer fähig, etwas zu riskieren. Und so oft sich eine Gelegenheit dazu bietet, lass sie dir nicht entgehen. Dann wirst du niemals zum Verlierer werden. Das Wagnis ist die einzige Garantie für wahre Lebendigkeit. Der Verstand kann nur schwer akzeptieren, dass es etwas gibt, was man nicht erklären kann. Er hat einen ziemlich verrückten Drang, alles zu erklären. Und wenn nicht zu erklären, dann wenigstens wegzuerklären. Alles, was ein Rätsel bleibt, ein Paradox bleibt, macht dem Verstand sehr zu schaffen. Alle Philosophie, alle Religion, alle Wissenschaft und Mathematik hat den gleichen Ursprung. Sie beruhen auf der gleichen Denkweise, dem gleichen Juckreiz. Der eine kratzt dich auf diese Art und der andere auf jene Art. Doch eigentlich geht es darum, den Juckreiz zu verstehen. Dieser Juckreiz ist die Überzeugung, dass die Existenz kein Geheimnis ist. Der Verstand fühlt sich erst dann wohl, wenn die Existenz irgendwie entmystifiziert ist. Die Religion ist das gelungen, indem sie Gott, den Heiligen Geist und den eingeborenen Sohn geschaffen hat. Unterschiedliche Religionen haben unterschiedliche Methoden erfunden. Doch alle versuchen sie damit, ein Loch zu füllen, das sich nicht füllen lässt. Was du auch anstellen magst, das Loch ist da. Allein schon dein Bemühen, es zu füllen, zeigt, dass du fürchtest, jemand könnte dieses Loch sehen. In der gesamten Geschichte des menschlichen Verstandes mit all den verschiedenen Wissensgebieten ging es immer nur darum, dieses Loch zu verbergen. Besonders in der Mathematik. Denn Mathematik ist nur ein Gedankenspiel. Es gibt Mathematiker, die glauben, sie sei mehr als ein Gedankenspiel. Genauso wie es Theologen gibt, die denken, dass Gott eine Realität sei. Gott ist nur eine Vorstellung. Wenn Pferde Vorstellungskraft hätten, wäre ihr Gott bestimmt ein Pferd. Ganz sicher wäre er kein Mensch, denn der Mensch ist so grausam zu den Pferden gewesen, dass sie sich den Menschen nur als Teufel, aber nicht als Gott vorstellen könnten. Jedes Tier würde dann seine eigene Vorstellung von Gott haben, genauso wie jede menschliche Rasse ihre eigene Vorstellung hat. Vorstellungen sind nichts anderes als Lückenfüller für die Stellen, wo das Leben geheimnisvoll ist, wo es sich nicht so einfach erklären lässt. Diese Lücken füllst du mit Vorstellungen aus. Dann bist du zufrieden, dass es für alles im Leben eine Erklärung gibt. Überall da, wo das Leben geheimnisvoll ist und man auf Lücken stößt, die sich nicht erklären lassen, hat man Ersatzvorstellungen geschaffen. Die Leute haben versucht, das Leben zu verstehen, indem sie drüber stehen. Dann haben sie das Leben unter ihren Füßen und erklären, wir sind die Meister. Jetzt gibt es nichts, das wir nicht verstanden haben. Aber das ist nicht möglich. Das Leben ist ein Geheimnis und wird ein Geheimnis bleiben, was immer du auch tust. Das Jenseits ist überall, wir sind davon umgeben. Gott ist nichts anderes als dieses Jenseits, und dorthin müssen wir vordringen. Es ist innen, es ist außen, es ist immer gegenwärtig. Und wenn du es vergisst, was wir normalerweise tun, weil es sehr anstrengend und unbequem ist, das Jenseitige zu sehen, es ist, als würdest du in einen Abgrund schauen. Du fängst an zu zittern und dir wird schwindelig. Schon wenn du um den Abgrund weißt, beginnst du zu zittern. Niemand will in den Abgrund schauen. Wir schauen immer in die andere Richtung. Wir gehen der Wirklichkeit aus dem Weg. Die Wirklichkeit ist wie ein Abgrund, denn da ist eine große Leere, da ist ein unermesslicher Himmel ohne Grenzen. Buddha sagt, Durangama, sei offen für das Jenseitige. Beschränke dich niemals auf die Grenzen, geh immer darüber hinaus. Setze nur Grenzen, wenn du sie brauchst. Und denke immer daran, dass du über sie hinausgehen musst. Lass sie dir nicht zum Gefängnis werden. Wir machen alles Mögliche zum Gefängnis. Unsere Beziehungen, den Glauben, die Religion, das sind alles Gefängnisse. Man fühlt sich behaglich, weil keine rauen Winde dorthin vordringen. Sie bieten Schutz, auch wenn es ein falscher Schutz ist, denn eines Tages kommt der Tod und zerrt dich ins Jenseits. Ehe der Tod kommt und dich ins Jenseits befördert, geh lieber selbst dorthin. Eine Geschichte. Ein Zen-Mönch lag im Sterben. Er war schon sehr alt, 90 Jahre alt. Plötzlich öffnete er noch einmal die Augen und fragte, »Wo sind meine Schuhe?« Sein Schüler antwortete, »Wo willst du hin? Bist du verrückt geworden? Du stirbst. Der Arzt hat gesagt, es ist vorbei, du hast nur noch ein paar Minuten zu leben.« Der Mönch sagte, »Deshalb möchte ich ja meine Schuhe haben. Ich will lieber selbst zum Friedhof gehen, anstatt von euch dorthin geschleppt zu werden.« Ich will selber gehen und den Tod dort treffen. Ich lasse mich nirgends hinschleppen, ihr kennt mich doch. Ich habe mich nie auf jemanden gestützt. Nein, nein, das wäre hässlich, wenn 4 Leute mich tragen würden. Also ging er selbst zum Friedhof. Und nicht nur das, er hob auch selbst sein Grab aus, legte sich hinein und starb. Solch ein Mut, das Unbekannte anzunehmen. Solch ein Mut, selbst auf das Jenseits zuzugehen und es willkommen zu heißen. Dann wird der Tod transformiert. Dann ist der Tod kein Tod mehr. Wer so mutig ist, stirbt nicht. Er besiegt den Tod. Wer so mutig ist, geht über den Tod hinaus. Für jemanden, der selbst ins Jenseits geht, ist das Jenseits niemals ein Tod. Es wird zu einem Willkommen. Denn wenn du das Jenseits willkommen heißt, heißt es auch dich willkommen. Das Jenseits ist stets ein Echo. Das Ego umgibt dich wie eine Mauer. Es suggeriert dir, dass es dich auf diese Weise schützt. Das ist die große Verführungskunst des Egos. Es sagt dir immer und immer wieder, wenn ich nicht da bin, bist du ohne Schutz, bist du zu verletzbar und das ist viel zu riskant. Deshalb will ich dich beschützen, dich umschließen. Es ist richtig, dass im Ego ein gewisser Schutz liegt, doch die Mauer wird auch zu deinem Gefängnis. Es beschützt dich auf eine gewisse Weise, sonst würde niemand das Elend auf sich nehmen, das das Ego mit sich bringt. Es schützt dich vor Feinden, aber gleichzeitig schirmt es dich auch vor Freunden ab. Es ist, als wenn du aus Angst vor dem Feind deine Tür verschließt und dich dahinter versteckst. Und wenn ein Freund kommt, findet er die Tür verschlossen und kann nicht eintreten. Wenn du zu viel Angst vor dem Feind hast, kann auch der Freund nicht eintreten. Und wenn du dem Freund die Tür öffnest, nimmst du das Risiko in Kauf, dass auch der Feind hereinschlüpft. Das ist eines der größten Probleme im Leben und will sehr genau überlegt sein. Nur ganz wenige wirklich mutige Menschen gehen es richtig an. Die meisten verstecken sich feige und verpfuschen sich so ihr ganzes Leben. Das Leben ist ein Wagnis, der Tod ist keins. Stirb und du bist alle Sorgen los. Keiner kann kommen und dich töten. Wie denn, wenn du schon tot bist? Lege dich ins Grab und basta. Dann ist endlich Schluss mit Krankheiten, Sorgen und Problemen. Du bist alle Probleme los. Doch wenn du lebst, tauchen Millionen von Problemen auf. Je lebendiger ein Mensch ist, desto mehr Probleme tauchen auf. Und das ist auch gut so. Denn indem du dich mit Problemen herumschlägst, indem du dich den Herausforderungen stellst, kannst du wachsen. Das Ego ist eine subtile Mauer um dich herum. Es erlaubt keinem, in dich einzutreten. Du fühlst dich geborgen und sicher. Doch diese Sicherheit ist dem Tod ähnlich. Es ist die Sicherheit der Pflanze, solange sie im Samenkorn ruht. Sie fürchtet sich davor zu sprießen, denn wer weiß, die Welt ist voller Gefahren und ein junges Pflänzchen ist so zart, so zerbrechlich. Hinter der Schale des Samens, versteckt in seiner Hülle, fühlt es sich geborgen. Oder nimm ein kleines Kind im Mutterschoß. Alles Nötige ist vorhanden, alle seine Bedürfnisse werden sofort befriedigt. Es gibt keine Angst, keinen Kampf, keine Zukunft. Das Kind lebt selig vor sich hin. Jedes Bedürfnis wird von der Mutter gestillt. Aber möchtet ihr für immer im Schoß eurer Mutter bleiben? Er bietet sehr viel Schutz. Doch wenn ihr die Wahl hättet, würdet ihr euch entschließen, für immer drin zu bleiben? Es ist sehr bequem dort. Etwas Bequemeres kann man sich gar nicht vorstellen. Die Wissenschaftler sagen, dass es bis jetzt noch nicht gelungen ist, etwas herzustellen, das noch bequemer als der Mutterschoß wäre. Er scheint ein Maximum an Komfort zu bieten. So angenehm. Da gibt es keine Angst, keine Probleme, keine Arbeit ist zu erledigen. Nur reine Existenz. Und sobald ein Bedürfnis aufkommt, wird alles Nötige automatisch geliefert. Man muss sich nicht einmal die Mühe machen zu atmen. Auch das erledigt die Mutter für das Kind. Und auch ums Essen braucht man sich nicht zu kümmern. Die Mutter isst für das Kind mit. Aber möchtest du ewig im Mutterschoß bleiben? Sicher, es ist bequem dort, aber es ist nicht das Leben. Das Leben findet dort draußen im Freien statt, im Wagnis. Das Wort Ekstase ist sehr bedeutsam. Es bedeutet draußen stehen. Ekstase bedeutet hinauszutreten, aus allen Schalen und Schutzschichten, aus allen Egos und Bequemlichkeiten, aus all den toten Mauern. Ekstatisch sein heißt hinausgehen, ins Freie treten, in Bewegung bleiben, dich entwickeln und dabei verletzbar und durchlässig sein, sodass die Winde durch dich hindurchwehen können. Manchmal verwenden wir für ein Geschehnis den Ausdruck herausragend. Genau das ist die Bedeutung von Ekstase. Herausragend. Wenn ein Samenkorn keimt und die darin verborgene Energie sich manifestiert, wenn ein Kind geboren wird, den Schoß mit all seinen Annehmlichkeiten und all seinem Komfort zurücklässt und sich in die unbekannte Welt hinausbegibt, dann ist das Ekstase. Wenn ein Vogeljunges die Eierschale zerbricht und zum Himmel fliegt, so ist das Ekstase. Das Ego ist das Ei und du musst es verlassen, musst heraustreten. Sei ekstatisch. Befreie dich von allen Schutzschichten und Schalen und Sicherheiten. Dann wird die Welt sich dir öffnen. Dann trittst du ins Weite, ins Unendliche. Nur dann lebst du wirklich. Nur dann hast du das Leben im Überfluss. Doch die Angst macht dich zum Krüppel. Auch ein Kind wird wohl zögern, bevor es den Schoß verlässt. Soll es da wirklich hinaus? Sein oder nicht sein? Es macht wohl einen Schritt vorwärts und dann wieder einen zurück. Vielleicht durchleidet die Mutter nur deshalb so viele Schmerzen. Noch zögert das Kind, noch ist es nicht ganz bereit, ekstatisch zu sein. Die Vergangenheit hält es zurück, die Zukunft zieht es vorwärts. Das Kind ist gespalten. Das ist die Mauer der Unschlüssigkeit, des Festhaltens am Vergangenen, des Festhaltens am Ego. Du nimmst diese Mauer überall hin mit. Hin und wieder in ganz seltenen Augenblicken, wenn du sehr lebendig und wach bist, kannst du sie sehen. Es ist eine sehr durchsichtige Mauer. Die meiste Zeit siehst du sie nicht. Du kannst dein ganzes Leben verbringen, und nicht nur eines, sondern viele Leben, ohne gewahr zu werden, dass du in einer Zelle lebst, von allem abgeschlossen, ohne Fenster, ohne Türen. Eine Monade, wie Leibniz es genannt hat. Darin bist du eingesperrt. Aber die Mauern sind durchsichtig, sie sind aus Glas. Lasse dieses Ego fallen. Sei mutig und lass es auf dem Boden zerschellen. Doch die Menschen geben ihm auf millionenfache Weise immer wieder Nahrung und wissen nicht, dass sie damit ihre eigene Hölle nähren. Mrs. Cochrane stand am Sarg ihres verstorbenen Gatten und neben ihr stand ihr Sohn. Nacheinander schritten die Traugäste an ihnen vorbei. »Jetzt hat sein Leiden ein Ende«, sagte Mrs. Croy. »Woran ist er denn gestorben?« »Der Ärmste starb an Gonorrhoe«, meinte Mrs. Cochrane. Eine andere Frau sah mild auf den Leichnam. »Jetzt hat er es überstanden. Er hat ein heiteres Lächeln im Gesicht«, sagte sie. »Woran ist er gestorben?« »Er starb an Gonorrhoe«, sagte die Witwe. Da zog der Sohn seiner Mutter beiseite. »Mama«, sagte er, »wie kannst du nur so etwas Schreckliches über Paps sagen? Er ist doch an Diarrhoe gestorben, nicht an Gonorrhoe.« »Ich weiß«, sagte Mrs. Cochrane, »aber es wäre mir lieber, wenn Sie glauben, er sei ein ganzer Kerl gewesen, nicht der Hosenscheißer, der er war.« So spielen alle ihre Spielchen bis zum bitteren Ende. Das Ego erlaubt dir nicht, echt zu sein. Es zwingt dich ständig zur Falschheit. Das Ego ist eine einzige Lüge. Doch darauf musst du selber kommen. Das erfordert viel Mut, denn mit dem Ego geht alles in die Brüche, was du bis jetzt gehegt und gepflegt hast. Deine ganze Vergangenheit geht in die Brüche. Mit dem Ego gehst auch du in die Brüche. Gewiss, jemand wird da sein, aber nicht derjenige, der du jetzt bist. Ein neues Wesen wird in dir erblühen, das nicht damit zusammenhängt. Frisch und nicht verdorben von der Vergangenheit. Dann ist keine Mauer mehr da. Dann wirst du, wo immer du auch bist, das Unendliche ohne alle Grenzen sehen. Der alte Mann betrat seine Lieblingsbar und sah zu seiner Verblüffung eine neue Bardame hinter der Theke stehen. Galant sagte er zu ihr, »Sie sind das hübscheste Mädchen, das ich seit langem gesehen habe.« Die Neue warf hochmütig den Kopf zurück und meinte bissig, »Dieses Kompliment kann ich leider nicht zurückgeben.« »Nun, meine Liebe«, antwortete der alte Mann gelassen, »Sie hätten es so wie ich machen und ein wenig schummeln können.« Alle eure Formalitäten sind nichts anderes als gegenseitige Gefälligkeiten für euer Ego. Sie sind ein Riesenschwindel. Du sagst dem anderen etwas Nettes und er gibt dir das Kompliment zurück. Keiner von euch beiden sagt die Wahrheit. Wir spielen dieses Spiel endlos weiter. Etikette, Formalitäten, zivilisiertes Benehmen, Masken. Und dann ist diese Mauer da. Und allmählich wird sie so dick, dass du nichts mehr sehen kannst. Die Mauer um dich herum wird jeden Tag dicker. Verliere also keine Zeit mehr. Sobald dir klar geworden ist, dass du dich mit einer Mauer umgibst, tu etwas. Spring hinaus. Es braucht nur den Entschluss, hinauszuspringen, sonst nichts. Und dann gib ihr von nun an keine Nahrung mehr. Jedes Mal, wenn du merkst, dass du sie wieder nährst, hör auf damit. Schon nach wenigen Tagen wirst du sehen, dass sie sich aufgelöst hat. Denn sie braucht deine ständige Unterstützung. Sie braucht jemanden, der sie nährt. Es gibt vielerlei Ängste, doch im Grunde sind sie alle nur Abkömmlinge einer einzigen Angst. Zweige eines einzigen Baumes. Der Name dieses Baumes ist Tod. Viele deiner Ängste scheinen auf den ersten Blick nichts mit dem Tod zu tun zu haben. Aber jede Angst betrifft letztlich den Tod. Angst ist nur ein Schatten. Wenn du Angst hast, bankrott zu gehen, mag dir nicht bewusst sein, dass du in Wirklichkeit Angst hast, ohne Geld dem Tod schutzloser ausgeliefert zu sein. Die Menschen machen sich immer vor, Geld könne sie vor dem Tod schützen, obwohl sie doch ganz genau wissen, dass man sich in keiner Weise davor schützen kann. Trotzdem muss etwas dagegen unternommen werden. Wenigstens hält dich das beschäftigt. Geschäftigkeit ist eine Form von Unbewusstheit, eine Art Droge. Genauso wie es Alkoholiker gibt, gibt es deshalb auch Workaholiker, Arbeitssüchtige. Sie halten sich dauernd mit etwas beschäftigt. Sie können nicht aufhören zu arbeiten. Freie Tage sind schrecklich für Sie. Dann lesen Sie möglicherweise die gleiche Zeitung, die Sie am Morgen bereits dreimal gelesen haben, noch ein viertes Mal. Sie müssen etwas zu tun haben, denn das sorgt für einen Vorhang zwischen Ihnen und dem Tod. Im Endeffekt ist jede Angst nur die Angst vor dem Tod. Es ist wichtig zu erkennen, dass alle anderen Ängste nur Ableger sind. Denn wenn du die wahren Wurzeln kennst, lässt sich etwas unternehmen. Wenn der Tod die grundlegende, die fundamentale Wurzel der Angst ist, kann dir nur eins diese Angst nehmen. Die innere Erfahrung eines unsterblichen Bewusstseins. Nur tiefe Meditation kann dich gegen den Tod wappnen, nichts anderes. Weder Geld noch Macht noch Ansehen. Tiefe Meditation offenbart dir, dass dein Körper sterben wird, dass dein Geist sterben wird. Dass du jedoch jenseits von dieser Körper-Geist-Struktur existierst. Dein Wesenskern, deine essentielle Lebenskraft war schon vor dir da und wird nach dir weiter bestehen. Sie hat sich schon in vielen Formen manifestiert. Sie hat sich durch viele Formen hindurch weiterentwickelt. Doch sie ist nie verschwunden und wird auch nie verschwinden. Vom Anfang bis zum Ende nicht. Wenn es überhaupt je einen Anfang gegeben hat oder ein Ende geben wird. Ich glaube weder an einen Anfang noch an ein Ende. Die Existenz ist ohne Anfang und ohne Ende. Sie war schon immer und auch du warst schon immer. Die Form mag sich dabei verändert haben, aber das tut sie ja auch in diesem Leben. Am ersten Tag, als du in den Schoß deiner Mutter gelangt bist, warst du nicht größer als ein Punkt unter einem Fragezeichen. Wenn du ein Foto von damals von dir sehen könntest, würdest du dich nicht erkennen. Und davor... Zwei Freunde stritten sich, wessen Erinnerung weiter in die Kindheit zurückreichte. Der eine konnte sich an eine Zeit erinnern, als er etwa 3 Jahre alt war. »Das ist doch noch gar nichts«, meinte der andere. »Ich erinnere mich an den Tag, als meine Mutter und mein Vater einen Picknickausflug machten. Vor dem Picknick war ich in meinem Vater. Und als wir vom Picknick zurückkamen, war ich in meiner Mutter.« Würdest du dich wiedererkennen, so wie du damals warst, in deinem Vater? Man könnte dir ein Foto zeigen, eine Vergrößerung, damit du es mit eigenen Augen sehen kannst. Aber du würdest dich nicht erkennen. Und doch ist es dieselbe Lebensform, derselbe Lebensquell, der gerade jetzt in dir pulsiert. Du veränderst dich jeden Tag. Du würdest auch nicht wiedererkennen, wie du aussahst, als du gerade geboren wurdest, als du gerade erst einen Tag alt warst. Du würdest sagen, mein Gott, das bin ich? Alles verändert sich. Du wirst alt werden, die Jugendzeit wird vorübergehen. Deine Kindheit ist schon längst vergangen. Jetzt naht der Tod. Doch er betrifft nur die Form, nicht die Essenz. Was sich dein Leben lang verändert hat, war nur die Form. Deine Form verändert sich jeden Augenblick. Und der Tod ist nichts anderes als eine Veränderung, eine elementare, umfassende, etwas schnellere Veränderung. Von der Kindheit bis zur Jugend. Du weißt nicht, wann deine Kindheit zu Ende ging und deine Jugendzeit begann. Von der Jugend bis zum hohen Alter. Alles verläuft so kontinuierlich, dass du dir nie bewusst wirst, an welchem Datum, an welchem Tag, in welchem Jahr deine Jugend sich von dir verabschiedete. Die Veränderung geht ganz kontinuierlich und langsam vor sich. Der Tod ist ein Quantensprung von einem Körper, von einer Form in eine andere Form. Aber er bedeutet nicht ein Ende. Du wurdest nie geboren und du stirbst nie. Du bist immer da. Formen kommen und gehen, der Fluss des Lebens geht weiter. Die Angst vor dem Tod wird dich erst verlassen, wenn du das selber erfährst. Und nur Meditation kann dir dabei helfen. Es nützt dir nichts, wenn ich es dir sage, wenn alle Schriften es dir sagen. Es bleibt immer ein Rest von Zweifel bestehen. Wer weiß, vielleicht haben diese Leute alle gelogen oder sind selber von anderen Schriften oder anderen Lehrern getäuscht worden. Und solange ein Zweifel bestehen bleibt, bleibt auch die Angst bestehen. Meditation konfrontiert dich mit der Wirklichkeit. Und wenn du erst einmal aus eigener Erfahrung weißt, was Leben ist, wirst du dir um den Tod keine Gedanken mehr machen. Du kannst über ihn hinausgehen. Das liegt in deiner Macht und steht dir zu. Doch du wirst dafür die kleine Anstrengung auf dich nehmen müssen, vom Denken zum Nichtdenken zu gelangen. Ihr glaubt, das Leben eines Kindes beginne bei seiner Geburt, doch das stimmt nicht. Ihr glaubt, das Leben eines alten Mannes ende mit seinem Tod, doch auch das ist nicht richtig. Das Leben ist viel umfassender als Geburt und Tod. Geburt und Tod sind nicht die zwei Enden des Lebens. Im Leben erfolgen viele Geburten und viele Tode. Das Leben selbst hat weder einen Anfang noch ein Ende. Leben und Ewigkeit sind gleichbedeutend. Doch es fällt euch nicht leicht zu verstehen, wie sich Leben in Tod verwandeln kann. Allein die Vorstellung ist unmöglich. In dieser Welt gibt es ein paar Dinge, die sich nicht begreifen lassen. Zu ihnen gehört die Vorstellung, wie sich Leben in Tod verwandelt. An welchem Punkt ist es nicht mehr Leben, wann wird es Tod? Wo zieht man die Grenze? Dein jetziges Leben beginnt zum Zeitpunkt deines Todes in deinem vergangenen Leben. Wenn man stirbt, wird ein Kapitel des Lebens beendet. Die Leute halten es für ihr ganzes Leben, obwohl es nur ein Kapitel in einem Buch mit unendlich vielen Kapiteln war. Ein Kapitel geht zu Ende, doch das Buch ist deshalb noch längst nicht beendet. Wende die Seite um und ein neues Kapitel beginnt. Im Sterben beginnt man sein nächstes Leben zu visualisieren. Das ist eine bekannte Tatsache, denn das geschieht noch bevor das Kapitel schließt. Hin und wieder kommt jemand von diesem allerletzten Punkt zurück. Jemand war vielleicht am Ertrinken und wurde in letzter Sekunde gerettet. Er lag schon beinahe im Koma. Man musste seine Lungen vom Wasser entleeren, man musste ihn künstlich beatmen und so wurde er schließlich gerettet. Er war gerade dabei, das Kapitel abzuschließen. Solche Menschen haben interessante Tatsachen zu berichten. Unter anderem spulte sich in diesen letzten Augenblicken kurz vor dem Tod, kurz vor dem Ende, wie auf einen Schlag ihre ganze Vergangenheit vor ihnen ab, von der Geburt bis zur Gegenwart. In Sekundenbruchteilen sahen sie alles, was ihnen je widerfahren war, ob sie sich nun bewusst daran erinnern konnten oder nicht. Vieles, was sie gar nicht richtig wahrgenommen hatten und dessen sie sich überhaupt nicht bewusst waren, war in ihrem Gedächtnis gespeichert. Dieser ganze Erinnerungsfilm läuft blitzschnell ab. Er kann nur Sekundenbruchteile dauern, denn im Augenblick des Todes hat man keine 3 Stunden Zeit, um sich den ganzen Film anzusehen. Und selbst wenn man dazu Zeit hätte, ließe sich die ganze Lebensgeschichte eines Menschen mit all ihren unbedeutenden Einzelheiten nie da hineinpacken. Und doch läuft der ganze Film vor ihm ab. Diese Erkenntnis gilt als gesichert und ist sehr bedeutsam. Bevor jemand das Kapitel beendet, erinnert er sich noch einmal an alles. An alle seine Erfahrungen, seine unerfüllten Wünsche, Erwartungen und Enttäuschungen, an seinen Frust, an seine Freuden und Leiden. Buddha hat eine eigene Bezeichnung dafür. Er nennt es Tanha. Wörtlich bedeutet Tanha Wunsch oder Begierde. Doch im übertragenen Sinne bezeichnet es ein ganzes Leben voller Begehrlichkeit. Alles, was es an Frustration, Erfüllung, Enttäuschung, Erfolg und Misserfolg enthielt, spielte sich in einer Arena von Begehrlichkeit ab. Der Sterbende muss das alles sehen, bevor er seinen Weg weitergeht, damit er sich daran erinnert, denn sein Körper verlässt ihn. Sein Verstand und auch sein Gehirn wird nicht bei ihm bleiben. Doch sein Begehren, das sich daraus löst, heftet sich an seine Seele. Und dieses Begehren entscheidet über sein künftiges Leben. Alles, was unerfüllt geblieben ist, wird zu seinem nächsten Ziel. Dein Leben beginnt lange vor deiner Geburt, weit, weit zurück, noch bevor dich deine Mutter empfangen hat. Viel weiter zurück, am Ende deines vergangenen Lebens. Jenes Ende ist zugleich der Anfang dieses neuen Lebens. Ein Kapitel geht zu Ende, ein anderes Kapitel beginnt. Und wie sich dieses neue Leben gestalten wird, wird zu 99% durch den letzten Augenblick vor deinem Tod bestimmt. Was du dabei gesammelt hast, was du wie ein Saatkorn in dir trägst, wird ein Baum werden, wird blühen, wird Früchte tragen oder sonst wie seine Bestimmung erfüllen. Sie lässt sich aus dem Samen nicht ablesen, doch er trägt den gesamten Lebensentwurf in sich. Es ist gut möglich, dass die Wissenschaft eines Tages das ganze Programm im Samen entziffern kann. Welches Geäst ein Baum bildet, wie lange dieser Baum lebt, was ihm alles widerfährt. Denn der Entwurf liegt vor, wir kennen bloß seinen Code nicht. Alles, was geschehen wird, ist bereits potenziell vorhanden. Was du im Augenblick deines Todes tust, bestimmt, wie deine Geburt verlaufen wird. Die meisten Menschen wollen nicht sterben. Sie klammern sich ans Leben, was durchaus verständlich ist, denn erst jetzt, angesichts ihres Todes, erkennen sie, dass sie nie richtig gelebt haben. Das Leben ist wie im Traum vorbeigegangen und schon ist der Tod gekommen. Jetzt hast du keine Zeit mehr zum Leben, jetzt klopft der Tod an deine Tür. Und als du noch genug Zeit hattest, hast du lauter unnützes Zeug getrieben und deine Zeit vergeudet, statt sie zu leben. Ich habe schon öfter Leute, die Karten oder Schach spielten, gefragt, was macht ihr da eigentlich? Die Zeit totschlagen, war die Antwort. Der Ausdruck, die Zeit totschlagen, ist mir seit meiner Kindheit zuwider. Mein Großvater war ein großer Schachspieler und ich habe ihm oft gesagt, du wirst alt und schlägst noch immer deine Zeit tot. Siehst du denn nicht, dass die Zeit in Wirklichkeit dich totschlägt? Und du behauptest auch jetzt noch das Gegenteil. Du hast keine Ahnung, was Zeit ist. Und wo sie ist, weißt du auch nicht. Fang sie doch ein und zeige sie mir. All diese Redewendungen, dass die Zeit vergeht, dass sie flüchtig und vergänglich ist, sind nur Trostpflästerchen. In Wirklichkeit vergehst du selber. Du gehst pausenlos den Bach hinunter. Und du denkst, es sei die Zeit, die vergeht. So als würdest du ewig am Leben bleiben und die Zeit würde nur an dir vorüberziehen. Die Zeit ist da, wo sie ist. Sie vergeht nicht. Uhren und Chronometer sind menschliche Erfindungen, um die Zeit zu messen, die scheinbar vergeht, obwohl das gar nicht der Fall ist. Wenn du in Indien, im Punjab herumreist, Frage nie jemanden nach der Zeit. Denn wenn es zufällig gerade 12 Uhr ist, kriegst du Prügel und kannst von Glück sagen, wenn du mit heiler Haut davonkommst. Das hat seine hochphilosophischen Gründe. Doch wenn die Philosophie in die Hände von Narren gerät? Nanak, der Gründer der Sikh-Religion, hat gesagt, dass sich der Augenblick von Samadhi, von Erleuchtung, mit 2 Uhrzeigern vergleichen lässt, die sich bei 12 Uhr treffen, sodass sie nicht mehr 2 sind. Mit diesem Bild wollte er sagen, dass sich im Augenblick von Samadhi die Zweiheit deines Seins auflöst und du zur Einheit gelangst. Dasselbe geschieht auch im Tod, wie er später ausführte. Auch hier kommen die 2 Uhrzeiger, die sich getrennt bewegt haben, zusammen und halten an, werden eins. Du wirst eins mit der Existenz. In Punjab ist 12 Uhr daher ein Symbol des Todes geworden. Und wenn du dort irgendeinen Sardarji fragst, wie viel Uhr es sei, und es zufällig gerade 12 Uhr ist, wird er auf dich einhauen, denn für ihn heißt das, dass du ihn verhöhnst und ihm den Tod wünschst. Von einem, der ein langes Gesicht macht, der elend und bekümmert aussieht, sagt man im Punjab, auf seinem Gesicht ist es 12 Uhr. Ich habe schon gesehen, wie Sardars unauffällig ihre Uhr verstellt haben. Kurz vor 12 Uhr stellen sie sie schnell 5 Minuten vor. Sie lassen es nicht 12 Uhr werden. Ihre eigene Uhr will sie verhöhnen, und wer mag das schon? 12 Uhr erinnert sie ausschließlich an Elend, Traurigkeit und Tod. Sie verbinden es nicht mehr mit Samadhi, obwohl Nanak genau das mit diesem Bild ausdrücken wollte. Wenn ein Mensch stirbt, wenn es 12 Uhr für ihn wird, klammert er sich ans Leben. Sein ganzes Leben lang hat er geglaubt, dass die Zeit vergeht. Jetzt spürt er, dass er selber vergeht, dass es bald aus mit ihm ist. Dagegen hilft kein Festhalten am Leben. Das macht ihn so unglücklich, das macht sein Elend so unerträglich, dass die meisten Menschen vor ihrem Tod in einen unbewussten Zustand, in ein Koma fallen. Dadurch verpassen sie die Gelegenheit, sich nochmals an ihr ganzes Leben zu erinnern. Wenn du dich im Tod an nichts klammerst, wenn kein Wunsch mehr besteht, auch nur einen Augenblick länger zu leben, wirst du bewusst sterben. Denn für die Natur besteht keine Notwendigkeit, dich bewusstlos zu machen oder dich in ein Koma fallen zu lassen. Du wirst wach sterben und dich an deine ganze Vergangenheit erinnern. Du wirst erkennen können, dass alles, was du im Leben getan hast, dumm war. Du hast dir ein paar Wünsche befriedigt. Was hast du damit schon gewonnen? Andere Wünsche blieben unbefriedigt und du hast darunter gelitten. Doch was hättest du gewonnen, wenn auch sie erfüllt worden wären? Bei diesem seltsamen Spiel ziehst du immer den Kürzeren. Ob du gewinnst oder verlierst, macht keinen Unterschied. Deine Vergnügungen waren flüchtig, sie waren in den Wind geschrieben, während dein Schmerz in Granit gemeißelt war. Und für die wenigen flüchtigen Vergnügungen hast du all diesen Schmerz erlitten. Du hast dein Leben lang gelitten. Und wofür? Für kleine, nichtige Freuden, die dir zum jetzigen Zeitpunkt von dieser Warte aus dieser Höhe, von der du das ganze Tal deines Lebens überblicken kannst, nur wie Kinderkram erscheinen. Deine Erfolge waren immer auch Misserfolge. Deine Misserfolge dagegen waren ausschließlich Misserfolge. Und deine Vergnügen waren nichts als ein Anreiz, um nur wieder zu leiden. Deine ganze Euphorie war bloß deiner Fähigkeit zum Träumen zuzuschreiben. Du gehst mit leeren Händen. Dieses ganze Leben war ein einziger Teufelskreis. Du bist immer und immer wieder im Kreis gegangen, immer im selben Gleis. Und du bist nirgendwo hingelangt. Wie könntest du auch, wenn du dich immer nur im Kreis bewegst? Von deiner Kreisbahn aus blieb der Mittelpunkt immer gleich weit entfernt. Erfolg kam, Misserfolg kam, Vergnügen kam, Schmerz kam. Da war Elend und da war Freude. Alles geschah auf der Kreisbahn. Doch der Mittelpunkt deines Wesens blieb von überall her stets gleich weit entfernt. Während du dich im Kreis bewegtest, war das schwierig zu erkennen, denn du warst zu sehr damit beschäftigt, zu sehr daran beteiligt. Doch jetzt ist dir plötzlich alles entglitten und du stehst mit leeren Händen da. Es gibt eine Stelle in Khalil Gibrans Meisterwerk Der Prophet. Al-Mustafa, der Prophet, geht zu den Leuten, die auf den Feldern arbeiten und sagt zu ihnen: Mein Schiff ist gekommen, es ist Zeit für mich zu gehen. Ich bin nur gekommen, um noch einmal einen Blick zurückzuwerfen auf alles, was geschehen ist und was nicht geschehen ist. Bevor ich an Bord gehe, habe ich das starke Verlangen, noch einmal zu sehen, wie mein Leben hier war. Die Stelle, an die ich euch gerne erinnern möchte, ist die, wo Al-Mustafa sagt: Ich bin wie ein Fluss, bevor er sich in den Ozean ergießt. Er hält einen Moment inne, um zurückzuschauen auf das ganze Gebiet, das er durchquert hat. Den Dschungel, die Berge, die Menschen. Es war ein reiches Leben, das Tausende von Meilen währte. Und jetzt wird sich alles in einem einzigen Augenblick auflösen. So wie ein Fluss zurückschaut, kurz bevor er sich ins Meer ergießt, will auch ich zurückschauen. Dieses Zurückschauen ist jedoch nur möglich, wenn du dich nicht an das Vergangene klammerst. Sonst hast du so viel Angst, es zu verlieren, dass dir keine Zeit zum Schauen, zum Beobachten bleibt. Und das Ganze spielt sich in Sekundenbruchteilen ab. Wenn ein Mensch ganz bewusst stirbt, wenn er das ganze Gebiet sieht, das er durchquert hat, und wenn er sieht, wie idiotisch das alles war, wird er ganz automatisch mit Scharfsinn, mit Intelligenz und mit Mut wiedergeboren, ohne dass er selber etwas dazu tun muss. Manchmal werde ich gefragt: Du warst schon als kleines Kind so scharfsinnig, so mutig und so intelligent. Ich bin selbst als Erwachsener nicht so mutig. Der Grund dafür ist, dass ich in meinem vergangenen Leben auf eine andere Art gestorben bin als ihr. Das macht einen großen Unterschied, denn so wie man stirbt, wird man geboren. Der Tod ist die eine Seite der Münze und die Geburt ist die andere Seite derselben Münze. Wenn auf jener Seite Verwirrung, Elend, Angst, Festhalten und Begierde herrschten, könnt ihr auf dieser Seite der Münze nicht Scharfsinn, Intelligenz, Mut, Klarheit und Bewusstheit erwarten. Das wäre völlig ungerechtfertigt. Das kann man nicht erwarten. Es ist so einfach und doch so schwierig für euch zu verstehen. Aber ich habe in diesem Leben nichts getan, um schon als Kind mutig oder scharfsinnig oder intelligent zu sein. Und ich selber habe es auch nie als Mut oder Scharfsinn oder Intelligenz empfunden. Erst später wurde ich langsam gewahr, wie dumm die Leute sind. Diese Einsicht kam erst später. Vorher war mir nicht bewusst, dass ich mutig war. Ich glaubte, jeder müsse so sein wie ich. Erst später wurde mir klar, dass die anderen nicht so sind. Als ich langsam erwachsen wurde, begann ich mir meines letzten Lebens und meines Todes bewusst zu werden und erinnerte mich, wie leicht ich gestorben war. Nicht nur leicht, sondern geradezu enthusiastisch. Mein Interesse galt mehr dem Unbekannten, das vor mir lag, als dem Bekannten, das ich bereits gesehen hatte. Ich habe nie zurückgeschaut. Und so hatte ich es mein ganzes Leben lang gehalten, nie zurückschauen. Es führt zu nichts. Du kannst nicht mehr zurückgehen, weshalb also Zeit damit vergeuden? Ich schaue immer voraus. Sogar zum Zeitpunkt meines Todes schaute ich voraus. Und das hat mir klar gemacht, warum mir die Bremsen fehlen, die andere Leute daran hindern, ihr Leben zu leben. Diese Bremsen stammen von eurer Angst vor dem Unbekannten. Ihr haltet am Vergangenen fest und habt Angst, ins Unbekannte zu gehen. Ihr klammert euch ans Vertraute, an das, was ihr kennt. Es mag schmerzhaft sein oder hässlich, doch zumindest ist es euch vertraut. Ihr habt eine Art freundschaftliches Gefühl dafür entwickelt. Es mag euch überraschen, doch meine Erfahrung mit Tausenden von Menschen hat mich gelehrt, dass sie nur deshalb an ihrem Elend hängen, weil sie eine gewisse Art von Freundschaft dazu entwickelt haben. Sie haben schon so lange mit ihrer Misere zusammengelebt, dass es sich wie eine Scheidung anfühlen würde, wenn sie damit aufhören würden. Genauso ist es mit Ehe und Scheidung. Der Mann denkt mindestens 12 Mal am Tag an Scheidung und die Frau ebenfalls. Aber irgendwie schaffen es beide doch immer wieder zusammenzubleiben. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil beide Angst vor dem Unbekannten haben. Dein Mann ist unausstehlich, gewiss. Aber wer weiß, ob ein anderer nicht noch viel schlimmer wäre. Nun, zumindest hast du dich an die Macken und Fehler und die Lieblosigkeit deines jetzigen Partners gewöhnt und kannst sie ertragen. Das tust du ja schon lange und hast dir inzwischen eine dicke Haut zugelegt. Bei einem neuen Mann weiß man nie, woran man ist. Man muss wieder ganz von vorne anfangen. Daher halten die Leute lieber am Bewährten fest. Beobachte einmal Menschen, wenn sie sterben. Sie leiden nicht am Tod. Im Tod liegt kein Schmerz. Er ist absolut schmerzlos. Er ist sehr angenehm, wie ein tiefer Schlaf. Glaubt ihr, ein tiefer Schlaf sei etwas Schmerzhaftes? Doch die Sterbenden haben keine Augen für den Tod, für den angenehmen, tiefen Schlaf. Sie befürchten, dass ihnen das, was sie kennen, entgleitet. Angst bedeutet nur eins: das, was man kennt, verlieren und ins Unbekannte hinaustreten. Mut ist das Gegenteil von Angst. Sei stets bereit, das Bekannte aufzugeben. Sei mehr als bereit. Warte nicht einmal ab, bis es reif ist. Wage den Sprung in etwas Neues. Seine Neuheit, seine Frische ist so verlockend. Dann hast du Mut. Die Angst vor dem Tod ist sicher die größte Angst und schadet deinem Mut am meisten. Und weil du nicht mehr zurück zu deinem letzten Tod gehen kannst, kann ich dir nur eins vorschlagen. Sei bei allem, was du erlebst, stets bereit, vom Bekannten ins Unbekannte zu springen. Das ist selbst dann noch besser, wenn sich das Unbekannte als schlechter erweist als das, was du schon kennst. Darum geht es nicht. Was zählt, ist deine Bereitschaft, vom Bekannten ins Unbekannte zu wechseln. Das ist etwas ungemein Wertvolles. Wage es in allen Erfahrungsbereichen stets aufs Neue. Das wird dich auf den Tod vorbereiten. Denn wenn der Tod kommt, kannst du nicht auf Anhieb entscheiden, ich wähle jetzt den Tod und gebe das Leben auf. Solche Entscheidungen werden nicht spontan getroffen. Du musst kleine Schritte machen, dich vorbereiten, von Moment zu Moment leben. Und während dir die Schönheit des Unbekannten immer vertrauter wird, wird eine neue Qualität in dir heranwachsen. Sie ist schon da, sie wurde nur noch nie gebraucht. Schon ehe der Tod naht, bewege dich stets vom Bekannten zum Unbekannten. Vergiss nie, dass das Neue besser ist als das Alte. Das Alte wird oft zu Unrecht verklärt. Doch selbst wenn alles Alte aus purem Gold wäre, vergiss es. Wähle das Neue, Gold hin oder her. Was zählt, ist deine Wahl. Deine Wahl, etwas zu lernen, deine Wahl, etwas zu erfahren. Deine Wahl, dich ins Dunkle zu wagen. Dann beginnt allmählich dein Mut zu erwachen. Scharfsinn, Intelligenz und Mut sind nichts voneinander Getrenntes. Sie bilden fast eine organische Einheit. Mit Angst geht Feigheit einher, was unausweichlich zu Mittelmäßigkeit und Rückständigkeit im Denken führt. Das alles gehört zusammen, unterstützt sich gegenseitig. Mit Mut gehen Scharfsinn, Intelligenz, Offenheit, ein unvoreingenommener Geist und die Fähigkeit zu lernen einher. Auch das gehört zusammen. Beginne mit einer einfachen Übung. Wenn du die Wahl hast, dann wähle stets das Unbekannte, das Riskante, das Gefährliche, das Ungewisse. Du wirst es nicht bereuen. Nur so kann dein Tod dieses Mal zu einer unbeschreiblich aufschlussreichen Erfahrung werden und dir Einsicht in deine neue Geburt vermitteln. Und nicht nur Einsicht, sondern auch eine gewisse Wahlmöglichkeit. Du kannst dir bewusst eine bestimmte Mutter und einen bestimmten Vater auswählen. Gewöhnlich verläuft das alles unbewusst und rein zufällig. Doch wer mit Bewusstheit stirbt, wird auch mit Bewusstheit geboren. Ihr könnt meine Mutter fragen, sie ist gerade hier. Nach meiner Geburt habe ich 3 Tage lang keine Milch zu mir genommen und alle waren sehr besorgt. Auch die Ärzte machten sich Sorgen, denn wie soll ein Kind überleben, wenn es keine Milch trinken will? Sie versuchten mich auf alle möglichen Arten zum Trinken zu bringen, doch sie hatten keine Ahnung, wie schwer sie es mir damit machten. Ich hatte ja keine Möglichkeit, ihnen mein Dilemma zu erklären, und ebenso wenig konnten sie es selbst herausfinden. In meinem letzten Leben habe ich kurz vor meinem Tod gefastet. Ich wollte eine Fastenzeit von 21 Tagen einhalten, Doch 3 Tage vor ihrer Vollendung wurde ich ermordet. Diese 3 Tage blieben mir selbst bei der Geburt im Bewusstsein verhaftet. Ich musste mein Fasten um jeden Preis vollenden. Ich bin wirklich ein Dickkopf. In der Regel nimmt man nichts von einem Leben ins andere hinüber. Wenn ein Kapitel zu Ende ist, ist es zu Ende. 3 Tage lang konnten sie mir nichts in den Mund schieben. Ich wies alles zurück. Doch nach 3 Tagen ging es mir glänzend und alle waren freudig überrascht. Wieso hat er wohl 3 Tage lang alle Nahrung verweigert? Er war nicht krank, das war nicht das Problem. Und jetzt, nach 3 Tagen, ist er völlig normal. Es blieb ihnen ein Rätsel. Aber eigentlich will ich gar nicht über solche Sachen reden. Denn für euch ist das vorerst alles bloß hypothetisch und lässt sich nicht wissenschaftlich beweisen. Und ich möchte nicht, dass ihr blind an etwas glaubt. Schlagt euch alles aus dem Kopf, was zu Glaubenssätzen führen könnte. Ich habe nichts dafür getan. Ich bin einfach den Weg weitergegangen, den ich schon in meinem vergangenen Leben eingeschlagen hatte. Auch du wirst Mut fassen. Beginne mit einer einfachen Formel. Lass dir das Unbekannte nie entgehen. Wähle stets das Unbekannte und folge ihm unbesehen. Selbst wenn du dabei leidest, zahlt es sich aus. Es lohnt sich immer. Es macht dich erwachsener, reifer und intelligenter.